Kundgabe 1353. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.03.1940. Verlangen nach Licht. Wissen. Wahrheit. Begehret Helligkeit des Geistes, auf dass sie euch gebracht werden kann, auf dass das Licht aus den Himmeln euch leuchte in der Dunkelheit des Erdendaseins. Und so euch nun das Licht strahlet, so weichet ihm nicht aus, sondern lasset es bewusst auf euch wirken, auf dass ihr seine Wohltat empfindet und nur immer mehr nach diesem Licht verlanget. Und dann erkennt ihr alles um euch und in euch. Ihr sehet staunend einen Schleier um den anderen fallen. Strahlend hell und klar enthüllt sich euch die Schöpfung. Gottes Weisheit und Allmacht bezeugend, und ihr werdet wissend. Noch wandelt die Überzahl der Menschen in tiefster Dunkelheit des Geistes. Sie tun nichts, um diesen lichtlosen Zustand zu verbessern. Sie sind zufrieden mit einem Dasein, das ihnen alles vorenthält, was Licht und Helligkeit bedeutet. Sie begehren nicht, von Licht durchflutet zu sein. Sie gehen dahin, ohne Gottes Wirken um sich zu erkennen. Sie gehen dunkle Wege, die ihnen nichts verkünden von Gottes herrlichen Werken der Liebe und Allmacht. Sie sehen nichts, weil ihnen kein Licht leuchtet, das sie sehen lässt das Wirken Gottes. Sie wissen nichts von der Liebe Gottes. Sie wissen nichts vom Zweck der Schöpfung. Sie finden keinen Zusammenhang aller Dinge, die das Erdenleben ihnen veranschaulicht. Sie sehen nur immer den irdischen Zweck aller Dinge, nicht aber den geistigen. Und also wandeln sie in der Dunkelheit des Geistes. Und das bedeutet einen Stillstand der geistigen Entwicklung und ein unvorstellbares Defizit, so dass Erdenleben beendet ist. Ihr werdet nimmer den rechten Weg finden. Ihr werdet das Ziel nicht erreichen, weil ihr in der Dunkelheit den Weg nicht erkennet. Und also wird euer Gang durch das Erdenleben euch keinen Erfolg eintragen für die Seele. Ihr dürfet daher nicht untätig abwarten, bis ein Lichtstrahl zu euch dringt, sondern ihr müsset verlangen nach Licht und achten auf den geringsten Schimmer und ihm nachgehen. Und es wird dieser Lichtschimmer immer stärker werden. Er wird euch bald einen gangbaren Weg beleuchten und eure seelische Not wird dann behoben sein. Denn nun brauchet ihr nimmermehr zu fürchten, dass ihr fehlgehet oder das Licht schwächer werde. Denn die euch einmal das Licht zugehen ließen, sind wachsam, dass es euch nun nimmermehr daran mangelt. Und ihr werdet befreit um euch blicken und Gottes Walten und Wirken immer erkennen, wo ihr auch wandelt. Es bleiben die göttlichen Lichtträger immer um euch, denn in ihrer Liebe wollen sie allen Wesen das Licht vermitteln, das sie so überaus beglückt, nur muss es begehrt und also willig empfangen werden. Der euch nun das Licht verheißet, dessen Wille ist es, dass ihr schöpfet aus dem göttlichen Gnadenquell, den seine Liebe euch geöffnet hat. Denn Licht ist Wissen. Wissen um die göttliche Wahrheit. Und diese Wahrheit bietet Gott selbst euch, da in unbegrenzter Fülle. Wer so nach im Licht der göttlichen Gnadensonne zu stehen begehrt, wird ungemessen göttliche Wahrheit vermittelt bekommen. Und es wird die Wahrheit voller Kraft und Macht sein. Es wird die göttliche Liebe selbst sich äußern. Und was aus Gott ist, muss auch in sich Kraft und Licht sein. Und also bedeutet alles Wissen um göttliche Wahrheit das Wandeln in strahlendem Licht. Es ist der Weg des Erdenkindes hell und klar vorgezeichnet, so es die göttliche Wahrheit in sich aufgenommen hat. Es wird sehend sein und eine strahlende Helligkeit verbreiten, auch um sich selbst. Und dieses Licht wird wieder empfangen dürfen, wer gleichfalls göttliche Wahrheit durch das Erdenkind entgegennehmen will. Denn was Gott den Seinen auf Erden zugehen lässt, ist nicht beschränkt zugemessen. Und es kann darum der Mensch austeilen den Mitmenschen. Es wird darum das Licht nicht weniger hell erstrahlen, sondern unermessliche Helligkeit verbreiten, so des Lichtes geachtet wird, das aus den Himmeln kommt und die Menschen zu Gott zurückführen soll. Licht ist gleichbedeutend mit Leben, doch Dunkelheit des Geistes unstreitbar der Begriff des Leblosen. Und es wird leben, wer im Licht steht. Und es wird dieses Leben das Herrlichste bedeuten, was dem Geschöpf Gottes beschieden ist. Es wird ein unvergleichliches, ewiges Leben verheißen, dem Kind Gottes, das die Wahrheit aus Gott in Empfang genommen und also den Erdenweg im Lichtverlangen zurückgelegt hat. Denn es ist Gott selbst in ihm wirksam gewesen, der das Licht, die Wahrheit und die Liebe selbst ist. Amen.